Silke wollte einen Mann, und zwar einen, der immer kann. Sie ließ sich auf Egon ein, denn der war ein altes Schwein. Keuchen stieß er zu, Silke schrie wie nie, und sie kam im Nu, weil es prächtig lief. Silke wollte einen Stier, und zwar einen, der niemals friert. Sie ließ sich auf Pietro ein, Espanol und Sonnenschein. Keuchen stieß er zu, Silke schrie wie nie, und sie kam im Nu, weil es prächtig lief. Alles, was sie will, ist der super Thrill. Alles macht sie scharf, geil bis in den Schlaf. Oh, Silke wollte einen Sack, und zwar ein, der's richtig packt. Sie ließ sich auf Toni ein, er war ein Callboy vom Rhein. Keuchen stieß er zu, Silke schrie wie nie, und sie kam im Nu, weil es prächtig lief. Alles, was sie will, ist der super Thrill. Alles macht sie scharf, geil bis in den Schlaf. Oh, Silke wollte einen Mann, und zwar einen, der immer kann. Sie ließ sich auf Egon ein, denn das war ein altes Schwein. Keuchen stieß er zu, Silke schrie wie nie, und sie kamen nur, weil es prächtig lief.